immer bei ihr bleiben. Fragt sich, tut sie da nicht etwas übertreiben? Doch nach ein paar Wochen sagt sie, dass ihr das nicht liegt und dass sie die Beziehung jetzt ganz anders sieht. Sie sagt zu ihm, ich kann nicht mehr bei ihr bleiben. Sie wollte sich mit ihm nur die Zeit vertreiben. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er dachte, Liebe ist das Schönste auf der Welt. Die Enttäuschung war sehr groß. Die Erinnerung ließ ihn nicht mehr los. Nach diesem Ereignis kam er nicht mehr zur Ruhe. Er musste an seine Freundin denken, immerzu. Er war bei ihr gewesen fast jeden Tag. Für seine Freunde hat er keine Zeit gehabt. Doch nach ein paar Wochen, als der Schmerz geringer war, das Leben musste weitergehen, das wurde ihm jetzt klar. Er hatte sie so sehr geliebt und jetzt ist alles aus. Doch uns ist das nicht, er hat gelernt daraus. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er dachte, Liebe ist das Schönste auf der Welt. Die Enttäuschung.